Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagavan samma sambuddho vijja charana sampanno sunato lokavidu anuttaro purissadhammasavati So, wir sind zu UPK gekommen. UPK sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir dort gestern aufgehört. Und UPK kommt nach was? Wie soll der Sohn von Buddha eben? Erst, er soll was werden? Wie die Erde. Zweite? Wasser. Dritte? Vierte? Fünfte? Raum. Sechste? Was soll er üben? Was soll er? Metta. Dann? Karuna. Dann? Mudita. Und dann, jetzt kommt Upekkha. UPK kommt, es ist nicht zufällig und wir müssen darauf achten, dass der Buddha immer, es gibt zwei Sorten von Dhamma-Reden von Buddha. Neya, Dhamma-Vachana und Nita, Dhamma-Vachana. Neya ist in Bezug auf dem, wer näher, wer zu führen ist. Und Nita ist in Bezug auf die Wahrheit selbst, für diejenigen, die schon geführt sind, die schon über Illusionen hinausgekommen sind. Und jetzt ist der Gegenstand ist sein eigener Sohn und der eigene Sohn besonders intelligent ist. Und besonders eifrig zu lernen. Deswegen er auch, der Buddha, das ist Herausforderung, dass er auch sehr, sehr intelligente Weise ihn zu führen, damit er definitiv und für immer zur Klarheit kommt. Also dann weil die Nidana sozusagen, jede Sutta, jede Rede von Buddha hat Nidana, das ist die Ursache. Die Ursache zu dieser Rede war dann dieser unheilsame Geist, der entstanden ist, wie wir schon gelesen haben, als sie zusammen Pindapata gegangen sind. Dieser Geist, Lobha-Geist, das Begierde, Geist, das Begierde hat. Begierde nach was? Nach der Welt, weltlichen Genuss. Weltlicher Genuss, sehr wunderbare Sache. Das weltliche Genuss muss man, damit man, der Buddha sagt nicht, dass weltliche Genuss in sich selbst, dass die Welt in sich selbst schlecht ist. Die Welt ist, jetzt lernen sie die Elemente, indem sie Elemente verstehen. Und mehr sie von den Elementen verstehen, desto schöner die Welt ist. Die alle Farben, prächtige Farben, die alle atmen mit Elementen, mit Härte, mit Weichheit, mit allen diesen Sachen. Die Blumen, die sind alle in Pulsation. Diese Welt ist unheimlich schön. Niemand verneint das. Wenn man verneint das, dann ist das zeigt, dass man nichts von der Lehre verstanden hat. Diese Schönheit der Welt ist umso schöner, desto mehr man Dharma versteht. Aber wenn man versteht, wie schön die Welt ist und je mehr sie Samadhi üben, desto mehr werden sie verstehen, wie wirklich schön diese Welt ist, weil nur der sensitive Geist und Körper kann diese Schönheit völlig erleben. Aber erst muss man diese Schönheit von der Welt lernen, dann lernt man Adinama. Wenn man die Schönheit verstanden hat mit dem sensitiven Geist, dann weiß man genau, diese Adinama, diese Gefahr, das da steckt in dieser Schönheit. Gefahr, welche Gefahr? Gefahr, dass man anhaftet, zugreift. Das ist die große Gefahr von der Welt. Und durch diese Gefahr, wenn man nicht diese Gefahr versteht, dann senkt man, statt wirklich sich öffnen, man senkt in diese Welt und man dann bleibt hineingeschlossen wie im Knast. Es gibt sehr berühmte Verse in Dhammapada, das sagt, dass diejenigen, die an die Welt anhaften, die sie, die sich mit Anhaftung in überweltlichen Sachen erfreuen, dann sie wie Makkhato Evangel, die sind gefangen, genauso wie der Spinne, der sein eigenes Netz gewogen hat, gewoben. Wie sagt man? Gewogen. Gesponnen hat. Das ist nichts anderes als diese verschiedene Anhaftungen, die wir haben, ist nichts anderes als dieses Netz, das wir selbst gewogen haben, so wie der Spinne. Und wir leben dann in diese Knast, die wir selbst gesponnen haben. Gesponnen. Und niemand kommt raus. Dann etam pi cetvana vajanti dira, diejenigen, die Weisheit haben, dann schneiden ab diese Netzwerk, wunderbare Netzwerk, das sie gewogen haben. Und anapekino sabadukam pahaya. Dann sie sind mit Upeka, mit Gleichmut und verlassen alle Kummer, die es gibt in der Welt. Und dann sind sie wie der Adler irgendwo. In der Slowakei, lieber in der Schweiz. So, dann derjenige, der das versteht, diese Gefahr, das in Anhaften beruht, nachdem er diese Schönheit von der Welt erfahren hat, nur die Dummen können nicht erfahren die Schönheit von der Welt, weil sie keine Sensitivität haben. Nur die Intelligenten, die sehr sensitiv sind, die gute Konzentration haben, verstehen, was von der Schönheit von der Welt, und dann verstehen sie auch von Gefahr von der Welt. Indem sie sensitiv ist, dann sehen sie sehr klar. Jetzt üben sie, je mehr sie üben, desto sensitiver werden sie. Dann verstehen sie umso klarer diese Gefahr von der Welt, Gefahr von Anhaften. Und verstehen sie sehr, sehr klar, dass diese ist nichts anderes als die Netz, das wie Spinnen gewogen haben. Also Upeka kommt, Upeka ist dann Reifheit. Ist Reifheit in Verständnis, in der Meditation. Reifheit in Verständnis, Reifheit in Weisheit, in beiden Weisheiten. In Samatha-Weisheit und auch in Vipassana-Weisheit. Wie wir haben schon gesagt, wenn wir Buddhismus verstehen möchten, wirklich, es gibt nur einen Weg, und das ist Weisheit. Und Weisheit hat zwei Aspekte, Samatha-Aspekt und Vipassana-Aspekt. Beide Meditationen, Samatha-Meditation kommt zur Reife, in Reife von Upekkha, und Vipassana-Meditation genauso. In Reife von Upekkha kommt sie, sie kommt zur Reife, in Ausdruck dafür ist Upekkha. Und dann kommt man zu voller Reifheit. Upeka wörtlich bedeutet, Upa heißt, hat zwei Bedeutungen. Upa heißt nahe, Ika, Iksha, Upa, Iksha, Upeksha. Upeka bedeutet von nahe sehen. Und Upa heißt auch, so wie in Uparati, Uparama ist abschneiden. Also indem man von Nähe sieht, dann man schneidet ab, man hört auf. falsche Sehen. Was ist falsche Sehen? Durch falsche Sehen kommt entweder Angreifen an Ergreifen von dem Gegenstand oder Widerstand gegen den Gegenstand. Warum? Indem man ihn nicht von Nähe gesehen hat. Jetzt sind Sie dabei, die Elemente zu studieren, die Eigenschaften zu studieren. Sie dann kommen dadurch zu nichts anderes als zu näheren Sehen, was wirklich da vorhanden ist. Dann werden Sie allmählich imstande sein, diese durchgedrehte Sehen, diese verrückte Sehen aufhören zu bringen. Dann gibt es nicht mehr sich anklammern an den Objekt und nicht mehr diese Hass gegenüber Objekt, Ärger gegenüber Objekt, Zorn gegenüber Objekt. Indem man den Objekt versteht, von nahe sieht, dann hören sie auf. Also man muss nahe kommen, damit man mit der Dummheit aufhört. Wenn man nicht nahe kommt, die Dummheit hört nie. Und kommen wir zu unserem Text. Dann Rahula, entwickle Meditation über Gleichmut, denn wenn du Meditation über Gleichmut entwickelst, wird jegliches Widerstreben ist Patigha, glaube ich, wird jegliche Widerstreben überwunden. Also Widerstreben, er sagt Widerstreben, aber in der Tat, was gemeint ist, wie Widerstreben ist nur möglich, wann? Wenn wir Zorn haben, wenn wir widerstreben, wenn wir uns ärgern, wenn wir Hass haben, ist das möglich, dass wir nicht anhaften an den Objekt? Es ist nicht möglich. Dieser Zorn ist nichts anderes als Ausdruck von Anhaften. Also in einigen Texten wird gesagt, mit Gleichmut kommt dann Raga zu Ende, dieses Anhaften an Objekt, kommt Kama zu Ende. Hier wird gesagt, kommt Patigha, diese Widerstreben überwunden. Zum Beispiel in Patanjali Yoga Sutra kommt, dass wenn man Upekkha übt, dann was kommt zustande? Das ist auch dabei, dass man nicht sich über Papa, über Übel ärgert. Man wird nicht von Übel beeinflusst, besonders von Übel von anderen. Wie wird man von Übel von anderen beeinflusst? Indem man in sich selbst diese Übel findet und man anhaftet, oder? Widerstrebt. Also durch Upekkha kommt, was mit Widerstreben gemeint ist, ist dieser ganze Komplex. Von Anhaften an angenehmes Gefühl und von Widerstreben oder von Widerstreben, Ablehnung. Ablehnung von unangenehmen Gefühl. Das ist, was gemeint ist. Dann in der Samatha-Meditation, wenn Sie zu vierte Jhana kommen, weil Sati wird gereinigt, weil Achtsamkeit wird gereinigt, weil Sampajanya wird gereinigt. Wie Sampajanya heißt, die Geistesklarheit oder Weisheit des Geistes wird gereinigt. Dann diese Upekkha wird auch gereinigt. Ohne Upekkha gibt es überhaupt keine Vertiefung. In jeder Vertiefung ist Upekkha vorhanden. Damit man Vertiefung versteht, muss man darüber sehr, sehr klar sein. Und Upekkha auch ist ein bisschen ein irreführendes Wort, in dem Upekkha heißt auch neutrales Gefühl, in dem man eine Erfahrung macht von neutralem Objekt, das nicht angenehm ist und nicht unangenehm ist, dann diese nicht angenehm, nicht unangenehmes Gefühl heißt auch Upekkha. Aber was hier gemeint ist, ist nicht dieses Upekkha, obwohl es auch damit zu tun hat, natürlich. Was gemeint ist, ist Sankhara Upekkha. Es gibt zwei. Es gibt viele, viele Sorten von Upekkha. In Visuddhimagga können Sie finden 10 verschiedene Sorten von Upekkha. Ich werde jetzt nicht über Abhidharma sprechen, aber wichtigste sind zwei Sorten von Upekkha. Das ist Vedana Upekkha, das mit Gefühl zu tun hat, und Sankhara Upekkha. Upekkha, das mit andere Sankharas verbunden ist. Und was hier gemeint ist, ist diese Upekkha, diese Gleichmut. Und das ist vorhanden in jedem Zustand von tieferer Samatha und tieferer Vipassana. Sogar Upachara Samadhi, das Sie jetzt üben, ist nicht möglich, wenn die Upekkha nicht da ist. Dann erste Jhana, zweite Jhana, dritte Jhana, vierte Jhana, alle haben Upekkha. Was heißt Upekkha? Dass der Geist bleibt in der Mitte. Nicht anhaftet an das Angenehme und nicht widerstrebt unangenehm. Deswegen heißt es Tatra Majatata. Tatra heißt dort, Majatata ist in Mitte sein. Und das Vedana Upekkha ist dann das letztendliche Vedana-Upekkha was bleibt. ist nicht unbedingt mit Weisheit verbunden. Wenn kein angenehmes Objekt und kein unangenehmes Objekt da ist, dann kommt diese Upekkha. Aber was unmittelbar präsent ist in jedem Zustand von heilsamen Geist, ist diese Tatra-Majatata-Upekkha, die in Mitte sein Upekkha. Ohne das, ohne diese Tatra-Majatata in Mitte sein, gibt es kein heilsamer Geist nach Abhidhamma-Lehre. Diese in Mitte sein ist unmittelbar nötig, damit heilsam zustande kommt. Ohne das gibt es kein wirkliches Heilsam. Davon muss man bewusst sein. Und diese in der Mitte sein heißt nicht zu neigen, zu anhaften für das Angenehme und widerstreben. Widerstreben das Unangenehme. Und jetzt bringen Sie das in Zusammenhang mit dem, was wir gesprochen haben, über Tadibhava, diese Neutralität in Kontakt. Indem man die Elemente versteht, und tiefe Verständnis von den Elementen hat, dann wird man dadurch auch dann diese Qualitäten von den Elementen üben können. Die wichtigste Qualität, was wir auch in der ersten Sutta gesehen haben, ist Toleranz, Kanti. Die Ursache, die Hauptursache dafür, dass wir nicht tief in Samadhi uns vertiefen können, ist, dass wir keine Toleranz haben, keine Kanti. Kanti gegenüber Toleranz, gegenüber Schmerz, Toleranz gegenüber Kälte, Wärme, Toleranz vor allem Toleranz gegenüber Wahrheit. Nur wenn man Toleranz gegenüber Wahrheit hat, dann wird man imstande sein, zu üben, wie der Buddha seinen Sohn geführt hat, dass er gleich wie die Erde, wie Wasser und so weiter. Dass er bei neutralem Kontakt bleibt. Dieser neutrale Kontakt, das ist eben Soheit von der Erde, von Wasser, von Feuer. Das ist die Soheit. Indem es diese Soheit von diesen Elementen ist, sind sie imstande, alles zu empfangen. Also dann diese Upekkha ist sehr wichtig für unser Verständnis von Weisheit, Weisheit von den Elementen. Und in dem Weisheit ist nicht möglich, wenn wir nicht Tugenden üben, dann kommen was ist die höchste Tugend? Ist die Liebe und Mitgefühl. Mit Freude, das sind die höchsten Tugenden. Nur wenn man diese hat, wenn man diese Tugenden hat, dann wird man imstande sein, erfolgreich Upekkha zu üben. Wenn man sie nicht hat, ist es nicht möglich. Wenn man entscheidet, ich werde Gleichmut haben, wie ist das möglich? Es kommt nicht durch Entscheiden. Gleichmut kommt nicht, indem wir uns es wünschen. Gleichmut kommt durch Reifheit von Weisheit. Und Reifheit von Weisheit ist auch Üben von Tugenden. Es lässt sich nicht trennen. Do you understand my German? So, dann, was kommt nach Upekkha? Jetzt nächste Meditation, das erforderlich ist, dass man zu Klarheit kommt. Und nächste Meditation, in die der Buddha seinen Sohn führt, ist Rahula, entwickle Meditation über die Nichtschönheit. Das ist Asubha, Nichtschönheit. Na gut, kann man so übersetzen. Vielleicht findet man noch besseres Wort, aber Nichtschönheit ist nicht ideal. Subha. Asubha. Was ist Asubha-Meditation? In Asubha-Meditation gibt es zwei Sorten. Wir werden noch darüber sprechen. Vielleicht morgen oder übermorgen. Unreinigen. Ja, ist besser. Unreinheiten ist besser als Unschönheit. Viel besser als Unschönheit. Ja. Dankeschön. Sade. Weil Unschönheit ist kein gutes Wort, weil was eigentlich diese Sachen sind nicht unschön, überhaupt nicht unschön. Wir machen sie unschön, damit wir von unseren Begierde loswerden, aber sie sind nicht unschön. In der Tat, die schöne Frau ist schöne Frau, kein Problem. Was nicht schön ist, diese Begierde, das man hat. Aber schöne Frau ist gar nicht schlecht. Ich habe schon erzählt in Korea, als ich in Korea war, sie haben mir erzählt, in dem Kloster gab es einen Mönch, der sein, diese Mompravirin hatte, sein Glied hatte abgeschnitten. Und dann der Lehrer kam zu ihm und zum Krankenhaus und, ah ja, du hast den Falschen abgeschnitten. Du musst noch weiter streben. Also nicht unschön, das ist nicht diese Bedeutung, das ist unrein. Ich glaube, man hat Loka übersetzt das als Ekelobjekt. Ja, Ekel ist nicht sehr unrein, ist eigentlich beste Übersetzung, meiner Meinung nach. Und unrein gibt es zwei Sorten von unrein Betrachtung. Was wir in unsere zwei Suttas gelernt haben, ist dann sogenannte Savijnanaka Asubha, die Betrachtung von unrein, mit das mit Vijnana, das mit Bewusstsein versehnt ist. Das heißt, unrein in dem lebendigen Körper. Was lebt, hat Bewusstsein. Also Savijnanaka Asubha. Und das ist genau, was wir gelernt haben in den beiden Suttas, werden diese wunderschönen Dinge von Haar bis Gott und Gehirn, ja, Gehirn ist nicht dabei, aber der ist doch noch schöner, wenn er da kommt. Von Haar, diese Haar, körperliche Haar, Kesaloma Dantatacha, diese in Sri Lanka, wenn sie ordiniert werden, es gibt einige, die ordinieren möchten, sie müssen das unbedingt auswendig lernen, dann bietet man um Babaja, dass man das verstanden hat. Kesalomana Kadanta Tacho, Mamsa Naharu Ati Ati Minja. Das sind die Sachen, dass ich bin und diese Sache, dann bietet um Babaja, bitte, bitte. Mein ehrwürdiger Lehrer, geben Sie mir Babaja, ich weiß jetzt, Kesalomana Kadanta, das bin ich. Das fragen Sie Kachayana, Sie haben auch so alle, aber ob wir uns danach richten oder nicht, ist eine andere Sache. Oder Sukhachita, richtest du dich danach? Ja? Nicht genug. Nicht genug. Also wenn man das verstanden hat, dann versteht man Babaja. Wenn man das nicht verstanden hat, dann versteht man nicht wirklich Babaja. Deswegen ist es nötig, aber jetzt hier kommt es, dieses Verständnis von Nicht-Schönen, von Nicht-Reinen, kommt nach was? Nach Upekkha. Wenn man wie ich gesagt habe, diese Sachen sind nicht unschön. In der Tat, sie können schön sein, ist kein Problem. Aber was wir brauchen, diese Unreinheit, über Unreinheit zu meditieren, nur damit wir uns von Begierde befreien. Wenn wir uns von Begierde befreien, dann können wir wahrheitsgemäß die Sachen sehen, von der Nähe sehen und ohne sich zu Hass und an Begierde wenden. Das ist Tatra Majatata, Upekkha. Und ich habe angefangen zu erklären, diese zwei Sorten von Meditation über Unrein. Erste haben wir erklärt, ist mit, also Unreinheiten im lebendigen Körper. Es sind die 32 oder mit Feuer und Wind sind es 42. Hm? Es ist nicht wichtig, wie viel man ausgezählt hat. In der chinesischen Tradition kommen 36 von den Körperteilen. Es ist keine medizinische Wissenschaft, es ist innere Wissenschaft, damit man versteht, was da vorhanden ist. Wenn 32 nicht genug, kann man 36, kann man 46, die Studenten von Medizin können viele, viele andere auszählen. Aber wichtig ist, dass man diesen Nimitta fasst und weiß, worüber sich handelt, nur über die Elemente. Das sind nur Elemente. Und diese Elemente sind nicht schön, sind auch nicht unschön. Es sind einfach Elemente. Also in der nördlichen Tradition unterscheidet man zwei Sorten von Manasikara. Das ist von, vielleicht von Bedeutung, indem wir über diese Sachen sprechen. Es gibt Tattva Manasikara und Adimoksha Manasikara im nördlichen Buddhismus. Die Unterscheidung ist sehr, sehr nützlich. Und was ist Adimoksha Manasikara? Adimoksha Manasikara heißt, dass man in Geiste macht, also dass man diese Hinwendung oder Aufmerksamkeit zu dem Objekt macht im Sinne von Adimoksha. Adimoka. Was ist Adimoka? Entschluss. Man entscheidet, es ist ekelhaft. Es wird wirklich ekelhaft. Es wird so ekelhaft. Es gibt sehr schöne Geschichte in Visuddhimagga, dass ein Mönch, der über ekelhaft meditierte, ging im Wald spazieren und da kam vorbei eine sehr schöne, geschmückte Frau und sie lachte an ihm und wollte ein bisschen mit ihm Kontakt haben, aber er hat sie geguckt und ging weiter. Und da kam hinterher der Mann, der nach sie jagte. Und er hat gefragt, hast du meine Frau, lieber Mensch, hast du meine Frau gesehen? Nein, ich habe nicht deine Frau gesehen, aber ein Skelett ist vorbeigegangen. Dann er hat über die Unreinheiten meditiert, dann er sah keine schöne Frau, er sah nur Skelett, da kam vorbei. Eine wunderschöne Sache. Was wir im Geiste machen, das sehen wir. Wenn wir Skelett im Geiste machen, sehen wir Skelett. Und das ist genau, wie was man heißt, Adimoksha Manasikara. Durch Entschluss, dann man macht im Geiste und sieht danach. Das ist dann, wenn man über die Unreinheiten meditiert, benutzt man diese. Was ist Ihr Problem? Entschluss, Decision, Determination. Adimoksha means Determination. Adimoksha Manasikara means the attention to the object in the sense of determination towards it. Okay. Was wolltest du fragen? Die Fähigkeit, im Schönen das Unschöne zu sehen. Ja, dieses, so beim schönen Anblick dann das Skelett raus zu sehen. Mhm. Im Schönen das Unschöne. Alles hängt davon ab, was wir im Geiste machen. Deswegen, Manasikara heißt wörtlich im Geiste machen. Was du im Geiste machst, das siehst du. Genau, was so schön ist, so sehen wir so viel in der Welt, was die schönste und angenehmste ist, wird nächsten Tag wird der größte Feind und gibt es große Zankerei und ich weiß nicht, was alles. Was früher das schönste von allen Objekten und liebste von allen Objekten wird der größte Hass. Je mehr man anhaftet, desto mehr kommen diese unangenehme Sachen. Diejenigen, die sich näher sind, sich dann umso mehr können sie sich dann hassen, wenn sie sich hassen. Das sehen wir überall in der Welt auch, in Politik, in alles. Diejenigen, die sich nahe sind, die sind diejenigen, die sich am meisten hassen. In der Politik ist es so, in allen Sachen ist es so. Diejenigen, die sich fern sind, sie hassen sich nicht. Die in der Pakistanis hassen sich die Juden und die Araber hassen sich. Warum? Weil sie Brüder sind. Sie sind sehr nahe. Also, Tattva Manasikara, jetzt wollte ich über Tattva Manasikara sprechen. Wir haben über Adimoksha Manasikara gesprochen. Tattva Manasikara. Tattva Manasikara heißt, im Geiste machen, im Sinne von Tattva. Tattva heißt, wahre Eigenschaft, wahre Sache, die Reality, that to make in mind in accordance with reality. Tattva ist Realität. Tattva Manasikara. Zum Beispiel, wenn Sie über Atmen meditieren, das ist Tattva Manasikara, weil Atmen ist eben wie es ist Atmen. Also diese Meditation über Unreinheiten ist dann meditieren über Unreinheiten, indem wir uns wünschen, von Anhaftung uns zu befreien. Und wir haben gesagt, es gibt diese Meditation über lebendige Unreinheiten und über tote Unreinheiten. Tote Unreinheiten sind die tote Körper, die Leichen, Leichenmeditation. Und in Visuddhimagga finden Sie 10, in Satipatthana Sutta finden Sie 9. Alle diese verschiedenen die Meditation über Leichen in verschiedenen Stadien von Zerfall ist, um uns in uns zu schwachen und zu vernichten, wenn wir erfolgreich sind, mit Einsicht diese Anhaften an sinnliche Objekte. Wenn man an Farbe, Form, schöne Form anhaftet, dann soll man meditieren über diese Vinilaka, diese Leiche, das grün wird, von, wie sagt man, diese Vinilaka? Verwesung. Dann die Leiche, die voll von Eiter ist, sehr wunderschöne Formen und Farben da kommen zu. Die Leiche, die geschwollen ist, wie sagt man? Aufgedunsen. Wunderschöne Farben da kommen und Formen. Und Gerüche auch noch dazu. Je nachdem, was man anhaftet, dann immer gibt es passende Leiche dafür. Wenn man anhaftet an Formen, dann wunderschöne Meditation über diese Wurmen, wie sie da klettern über diese rote Fleisch, wunderschöne Farben da, wunderschöne Gerüche. Dann, wenn man eine schöne Berührung anhaftet, welche Leiche ist da? Was haben Sie Erfahrung? Nein. Dann und was ist wunderschöne Berührung? Sehr gut, die Leichen, die durch diese verschiedene Vögel und Schakalen gefressen werden. Wunderschöne Berührung da. Zerhackte Leichen. Wenn man viel, viel Begierde hat nach Ruhm, nach dass man sehr berühmt wird, dass man große Namen hat, dass man in der Gesellschaft große Ansehen hat, dass jeder kommt, Herr Präsident, dann soll man was über welche Leiche meditieren. Welche ist beste? Skelett natürlich, wunderschöne Leiche. Das ist besonders für diejenigen, die Präsidenten und Ministern sein möchten. Sollen sie im Parlament Vorschlag machen? Dass sie sich mit Leichenmeditation. Dann gibt es Frieden im Land, bestimmt. Das ist garantiert. Also, dann Ramana entwickelte Meditation über die Wahrnehmung, da kommt nach Nichtschönheit, nächste kommt Vergänglichkeit. Gibt es da wieder nicht auch einen nahen Fernfeind, oder ist es nur so ein Fehler? Nein, das ist nicht verwechseln. Jetzt kommen wir zu Vergänglichkeit, Wahrnehmung von der Vergänglichkeit. Rahula entwickle Meditation über, also wir haben gesagt schon, dass diese Meditation über Unreinheiten führt, ist wofür geeignet? Um unsere Raga. Raga heißt färben, dass man durch die Objekte, schöne Objekte, gefärbt wird. Das ist Anhaftung. Wenn Sie gute Fortschritte in Meditation machen und Sie bekommen übernatürliche Kräfte, können Sie sehen, wie diese Blut sich färbt, wenn anhaftet man. Sieht man sehr klar. Also diese Anhaftung, dann färbt unsere Geist, je nach dem Objekt. Hass ist auch Anhaftung, das färbt auch diesen Geist, dann dunkle Farbe. Je nach den Unreinheiten des Geistes verschiedene Farben. Wenn Sie nach Indien fahren, gehen Sie nach Madurai, da gibt es Yoga-Museum. Alle diese Farben sind sehr, sehr schön mit Bildern und so geschildert, wie sich der Geist färbt, je nach verschiedenen Emotionen. Dann wie sich Konsistenz von Blut ändert. Sie haben in Indien sogar verschiedene Forschungen gemacht darüber. Diese Seelen von den Yogis, das ist wahrheitsgemäß. Diese Konsistenz von Blut sich ändert. Where in India? Madurai. Tamil Nadu. Museum von Yoga. Sehr interessant. Ist es eigentlich ein ernster Vorschlag für die eigene Meditationspraxis, die eigenen Anhaftungen, unter denen man besonders weiß oder die einen besonders betreffen, sich deutlich vor Augen zu führen und dann ganz gezielt in der eigenen Meditationspraxis damit umzugehen? Natürlich, das ist die Tradition, dass man kann nicht tief in Samatha und Vipassana eingehen, bevor man wenn die Beschmutzungen des Geistes zu stark sind, dann kann man nicht tief in Meditation eingehen. Das ist nicht möglich. Dann muss man die geeignete Meditation für Schwächen, Schwächen von den Leidenschaften oder Beschmutzungen, die besonders stark sind, die nicht erlauben, dass man dann in Meditation wirklich tiefer kommt. Und dann gibt es für Hass, gibt es Metta natürlich, für Begierde, für Raga. Wie wir hier sehen, gibt es Unreinheiten. Dann für diejenigen, die zu viel Stolz haben, dann gibt es Meditation über die Elemente. Für diejenigen, die zu viel Dummheit haben, zu dumm sind, dann gibt es über die Paticca-Samuppada-Meditation. Und für diejenigen, die zu viele Gedanken haben und können sich nicht konzentrieren, dann Anapanasati. Also wir kommen zu Rahula-Entwickler-Meditation über die Wahrnehmung der Vergänglichkeit. Was ist Wahrnehmung von Vergänglichkeit? Nichts anderes als Vipassana. Also Anicca Sanya ist nichts anderes als Vipassana. Die Wahrnehmung von Vergänglichkeit ist dann entwickle diese Vipassana, damit Dünkel, Asmimana. Asmimana, Dünkel heißt Asmimana. Asmimana heißt, dass man, das ist Manjana. Asmimana heißt Manjana. Man denkt, dass man etwas ist. Das ist Asmimana. Dünkel ist dasselbe. Nicht ganz dasselbe. Asmimana, ja? Nee, bei Dünkel denkt man nur, dass man was ist, was man aber gar nicht ist. Asmimana, Asmi heißt ich bin, Mana heißt Stolz. Das ist es. Aber was gemeint ist, in tieferen Sinne, ist jede Sorte von Manjana. Ich bin dies. Oder ich bin höher, ich bin niedriger, ich bin gleich. Alles das ist Warum kommt es am Ende, bevor er über Anapanasati-Meditation spricht, indem man versteht, erst muss man verstehen, diese was die Welt ist, die wahre Sabhava, die wahre eigene Eigenschaften von den Dingen in der Welt. Nur dann die gemeinsame Eigenschaft von allen Dingen in der Welt, diese Vergangenheit. Vergänglichkeit. Vergänglichkeit. Also, man wird nicht Der Buddha sagt, dass es gab eine Gottheit, Deva. Gottheit? Das wollte, das große Kräfte hatte und könnte sich bewegen mit Geschwindigkeit, die unglaublich ist, und wollte unbedingt verstehen, wo ist das Ende der Welt. Kennen Sie diese Geschichte, sehr berühmte Geschichte? Dann Versuch, nicht geschafft, nirgendwo Ende gefunden. Dann kommt zu Buddha und Buddha sagt, na gamanena lokasa antam dateyam, nyateyam, dateyam, pateyam, ti vadami. Ich sage nicht, dass Ende, dass durch Gehen, durch Gehen, man kann das Ende von der Welt erkennen, sehen und erreichen. Aber es ist unmöglich, wenn man nicht das Ende von der Welt gesehen hat, erkannt hat und erreicht hat, dass man Ende von Leiden erfährt. Was bedeutet das? Jetzt sind Sie dabei, zu erfahren, wo ist Ende der Welt? Wo ist Ende der Welt? Alles, was in der Welt man erfahren kann, sind nur die Elemente, nichts anderes. Auch wenn Sie gehen mit Geschwindigkeit von den Sonnenstrahlen in anderen Welten, was Sie finden, sind nur die Elemente. Anderes gibt es nicht zu finden. Diese Elemente, nachdem man sie erkannt hat, und die Vergänglichkeit die Dukkha und Ichlosigkeit von den Elementen erfahren hat, dann kann man zu Ende der Welt kommen. Deswegen muss man, wenn man wirklich den Buddhismus verstehen möchte, muss man verstehen, was ist Dukkha von der Erde, was ist Entstehung von Dukkha von der Erde, was ist Vergehen von Dukkha gegenüber Erde und was ist der Weg, der zu Ende von Dukkha, von gegenüber Erde führt. Und genauso mit Wasser, genauso mit Feuer, genauso mit Wind und genauso mit Auge, was nichts anderes als die Elemente sind, was mit den Farben das Auge sieht, das auch nichts anderes als die Elemente sind. Auch mit Ohr und mit den Klängen, mit Nase und dem Geruch, mit Zunge und den Geschmäckern, so wie diese Semmelknödel mit Soße, diese Champignonsoße. Das sind nur Elemente. Mit Salat und ein Stückchen diese Käsekuchen dazu. Nur Elemente. Nur Elemente da. Wenn man. Gut. Gut zusammengesetzt. Und wenn man das verstanden hat, kommt man zum Ende der Welt, wenn man über diese Anicca, Dukkha und Anatta von diesen Sachen meditiert hat. Der unsere Gästemönch lacht schon. Wunderschöne Sache, diese Anicca. Es bringt uns, nachdem wir diese Welt verstanden haben, es bringt uns zu Ende der Welt. Warum? Weil der Buddha sagt, Upasato Loko, diese Welt ist afflicted. Jetzt haben wir mit Michael gesprochen und er konnte das nicht richtig über. Störung, glaube ich. Ne? Störung? Berühren. Afflicted heißt, er hat Kelesa. Er hat. Mal, wie sie afflicted übersetzen auf Deutsch? Befallen. Heimgesucht. Heimgesucht? Befallen. Wie am besten? Gebrechen. Elend. Elend. Elend ist okay. Heimgesucht. Schläge. Diese Welt ist heimgesucht. Was ist heimgesucht? Auge ist heimgesucht. Das kommt in Salayatanavaga Samyutta Nikaya. Auge ist was? Heimgesucht. Heimgesucht. Befallen. Gefallen. Befallen. Hat Probleme. hat totale ist gestört von den Unreinheiten, von den Beschmutzungen. Wie sagt man am besten auf Deutsch? Das ist Verblendung, ja? Alle Lesers, alle Beschmutzungen zusammen, alle Leidenschaften machen diesen Zustand von Upasata. Also diese, was ist Upasata? Diese Auge. Auge ist afflicted, Auge ist heimgesucht. Gefallen. Auge ist gefallen. Diese schönen Farben sind gefallen. Dieser Kontakt ist befallen. Dann was von Kontakt diese Gefühl entsteht, das ist auch gestört. Diese Tanha, Durst, das dadurch kommt, ist auch gestört. Alles ist gestört, solange diese Unreinheiten da sind. Alles ist gestört, alles brennt. Es gibt Aditya Sutta, was brennt? Auge brennt, die Formen brennen, Kontakt brennt, Aufmerksamkeit brennt, alles brennt, keine Sache, das nicht brennt. Warum brennt? Weil Uno Loko, sagt der Buddha. Der Uno heißt fehlerhaft. Diese Welt ist fehlerhaft. Uno Loko, diese Welt ist fehlerhaft. Wie ist es fehlerhaft? Indem wir in dieser Welt immer etwas fehlt. Man kann nicht Zufriedenheit in dieser Welt finden. Es ist unmöglich. Immer uno, immer fehlt etwas. Uno loco in Spanish is one craziness. Ja? One crazy. Na, aber sehr schön. Aber hier bedeutet anderes. Uno heißt fehlerhaft. Und Loko ist die Welt. Warum ist fehlerhaft? Weil Lujati, Lujati heißt Samyutta Nikaya, Lujati iti Loko, immer bricht, indem es immer bricht. Man kann nicht Zufriedenheit in der Welt finden, weil es immer bricht zusammen. Deswegen ist Uno, immer fehlt etwas. Verflicktet, vielleicht irritiert ist vielleicht das richtige Wort. Irritiert, nur wenn es dem Jnana-Buddhi gefällt. Aber es heißt, dass es mit Klesa ist. Das ist diese Bedeutung. Upasata, mit Klesa. Das ist überfallen von den Beschmutzungen. Befallen, ja. Oder getrübt. Getrübt ist schön. Getrübt ist vielleicht sogar besser. Dann zu diesem Verständnis, mit diesem Verständnis dann kommt die Meditation über Anapanasati. Also wir haben dann 11 Meditationen, die dann zu tiefe Verständnis von Anapanasati führen sollen. Erste ist dann, sei gleich wie Erde. Zweite ist, sei gleich wie, meditiere, dass du gleich wie die Erde sei. Meditiere, dass du gleich wie das Wasser sei. Meditiere, dass du gleich wie das Feuer sei. Meditiere, dass du gleich wie Wind. Meditiere, dass du gleich wie das Raum sei. Der Raum. Wunderschön. Der Raum. Ja, der Raum. Tschechisch auch der Raum. Meditiere so, dass du wie der Raum bist. Alle diese im Sinne von Tadibhava, wie wir gesagt haben, indem du dieses neutrales Kontakt zu der Sache hast. Wind, diese Einatmen, Ausatmen ist auch nichts anderes als die Elemente. Wir werden noch darüber sprechen, nachdem man Versenkung mit Einatmen und Ausatmen erreicht hat, dann wendet sich man zu den Elementen und kann man dann auf demselben Objekt zu Vipassana kommen. Und wie sehen wir das? Dann in den 16 Übungen, was nichts anderes ist als Übung von Satipatthana. Also nach den 5 Elementen Meditation kommt Metta. Metta, diese 4 Brahma-Viharas heißen auch 4 Endlose, vier unermesslichen Geisteszuständen. Sehr wichtig, es kommt nach den Elementen, die Erde und so weiter, die sind auch unermesslich. Wie der schöne Gott der Wunderbare mit den Kräften, dass er so schnell wie rasend, so wie Sonne, sich bewegen kann. Er kommt nicht zu Ende von den Elementen. Der gute Asaji kam nach zum Besuch zu dem Mahabrahma, zu dem Gott, und fragte ihn, lieber Freund, sag mir, wo ist die Ende von den Elementen? Und dann der Mahabrahma, der große Gott, der sagt, ich bin Brahma, ich bin... Aber er weiß keine Antwort. Und dann er schämt sich von den anderen Göttern, weil sie alle ihn verehren als der Höchste, der Größte. Aber er weiß keine Antwort, wo ist das Ende von den Elementen. Er schämt sich dann, er sagt, ich bin der Große. Aber dann sagt er den Asaji, wenn andere nicht zuhören, wenn andere nicht da sind, ich weiß es nicht. Da muss man den Buddha fragen. Einfach gesagt, die Elemente sind wunderbar. Das ist Anfang und Ende von der Welt, alles in den Elementen. Anfang von Dukkha. Ursache von Dukkha, Ende von Dukkha, Weg zu Ende von Dukkha, alles kann man durch die Elemente erfahren. Man braucht nicht bis zu Ende von der Welt zu laufen, wie der große Gott. Dann diese vier unmessbare Eigenschaften kommen als Ergänzung, vier Kenntnis von den Elementen. Man sollte, wenn man unmessbare Geist entwickelt, man wird dann auch viel leichter zu dieser Erkenntnis von Tadibhava, von dieser Neutralität kommen, mit diesen Unmessbaren. Das ist, wie wir gesagt haben, diese vier unmessbare, kann man sagen, unmessbare, unermessliche Zustände des Geistes sind Grund dafür, dass wir die Elemente erfahren können, wie sie wirklich sind. Und wenn wir sie wirklich erfahren haben, wie sie wirklich sind, dann wir sehen sehr klar, was zu tun ist. Man muss, damit man aus dem Dukkha, das durch Elemente bedingt ist, weggeht, muss man diese Begierde aufgeben. Alles hat mit Begierden angefangen. Der gute Sohn Rahula hat sich mit diesen schönen Formen identifiziert und haftet an Vergnügen in der Welt. Und dann, wenn man versteht, was zu tun ist, dann versteht er Vergänglichkeit. Dann kann man Vergänglichkeit mit diesem neutralen Geist konfrontieren und verstehen, verdauen und dann dadurch sich befreien. Und dann kommen zu Verständnis von Ichlosigkeit, von allen Phänomenen in der Welt. Und wie macht man das mittels Atmen, Meditation? Setzen wir fort morgen. Ich sehe, dass Sie alle schon gespannt sind. Dann ist die gute Zeit aufzuhören. Und morgen machen wir weiter. Sadhu. Sadhu. Sadhu.